Träumst du auch von einem perfekt organisierten und aufgeräumten Zuhause? Dann sage ich herzlich willkommen zum Aufräum-Podcast. Episode: Jeden Tag ein Motto geben. Ihr Lieben, ich habe wieder einen Test gemacht, etwas probiert. Ich habe jeden Tag von mir eine Woche lang ein Motto gegeben. Und nach diesem Motto habe ich dann gearbeitet. Freitag ging es los, also vor einer Woche. Freitag war der Tag der Dinge, die wir lange nicht benutzt haben. Was habe ich hier gefunden? Ich habe Bücher gefunden, die ich lange schon im Regal habe, aber noch nicht gelesen habe. Und darum habe ich 2015 zum Jahr des Lesestoffs gekürt. 2014 war ja Jahr der CDs und die habe ich auch sehr erfolgreich aussortiert. Und jetzt 2015 Jahr der Bücher. Okay, wie ging es weiter? In der Küche habe ich Kaffeetassen gefunden. Wir haben große Kaffeetassen, die mein Mann und ich benutzen. Und wir haben kleine Kaffeetassen, die benutzen wir nur, wenn Besuch da ist. Und da wir in der Küche sehr, sehr wenig Platz haben, habe ich die ins Wohnzimmer geräumt, in so ein kleines Regal. Das war ziemlich leer, da ich einfach die Sachen weggeschmissen, die drin waren. Irgendein Blödsinn war da drin. Und habe die Kaffeetassen reingeräumt. Und jetzt haben wir wieder mehr Platz in der Küche. Im Bad habe ich einen Rest eines Fußbaders gefunden und dann natürlich ein Fußbad gemacht. Dann habe ich Make-up gefunden. Das war damals sehr, sehr teuer. Das habe ich vor circa 10 Jahren gekauft und viel Geld dafür ausgegeben und dann irgendwie gemerkt, dass ich gar kein Make-up so richtig trage. Und jetzt habe ich es endlich mal weggeschmissen, weil nur weil es teuer ist, muss man es ja nicht behalten. Im Schlafzimmer habe ich eine Käppi und einen Hut gefunden, die ich auch nicht mehr benutze und habe sie weggeschmissen. Samstag war der Tag des Gästezimmers, Motto Gästezimmer, denn das Gästezimmer ist zum Babyzimmer mutiert. Da haben wir irgendwie alles abgestellt, so Babysachen, Babyschale, hier Maxi-Cosi, Quinni, was es da nicht alles gibt. Klamotten vor allem, Klamotten, die jetzt noch nicht passen. Und ich habe das Gästezimmer aufgeräumt und jetzt ist das Gästezimmer auch wieder ein Gästezimmer. Genau, das war der Samstag. Sonntag war Motto Keller aufräumen und mein Mann war so lieb und hat mitgemacht. Also haben wir den Keller aufgeräumt, sehr, sehr erfolgreich und es war irre. Also Keller aufräumen ist wirklich was ganz Tolles, weil man kann innerhalb von kurzer Zeit Riesenerfolge erzielen. Wir haben sehr, sehr viel weggeschmissen, viel bei Kleinanzeigen reingestellt, wurde dann auch direkt abgeholt. Und haben wirklich innerhalb von, ich glaube, 2 Stunden haben wir so viel Platz geschaffen im Keller, dass wir dann ganz stolz drauf waren und den Sonntagabend gut genießen konnten. Montag war Motto, halten Sie Ihren Bekanntenkreis klein. Und da geht es darum, die Kontakte auszumisten. Da habe ich mein iPhone dann genommen und mal meine ganzen Kontakte ausgemistet und die Kontakte, die drinnen bleiben durften, den habe ich dann eine Nachricht geschrieben und mich mal wieder bei denen gemeldet. Genau, da ging es einfach darum, liebe Freunde, mit lieben Freunden Kontakt halten und alte Sachen einfach ausmisten mit Menschen, mit denen ich keinen Kontakt mehr habe. Die müssen auch nicht in meinem iPhone sein. Wenn ich die mal wieder treffe, dann kann man ja zur Not die Daten neu austauschen. Meistens sind sie dann eh veraltet, wenn man die zu lang drinnen hat. Dienstag war der Tag der herrenlosen Dinge. Ich bin meine Wohnung durchgegangen und habe mal nach Dingen gesucht, die keinen Platz haben. Denn jedes Ding muss ja einen festen Platz haben, damit wir Ordnung halten können. Was habe ich gefunden? Zuckererbsen, also quasi Samen der Zuckererbse, die ich ja im Sommer wieder einpflanzen will oder im Frühjahr. Pflanzendüngerstäbchen Orchideendünger in der Flasche und die Gartenschere. Lag alles so ein bisschen rum, hatte alles keinen Platz. Und das schreit ja nach einem Karton, das passt ja alles zusammen zum Thema Garten. Habe ich es in einen Karton getan, Garten draufgeschrieben und verräumt. Mittwoch, Tag der Zimmerpflanzen. Also alle Pflanzen anschauen, gießen, alte Blätter wegzuppeln und natürlich auch schauen, passt die Pflanze hierher, ist die überhaupt noch schön. Zum Beispiel hatten wir ganz, ganz viele Buntnesseln. Also war schon länger her, Buntnesseln habe ich mit in unsere Ehe gebracht und die sterben nie. Also Buntnesseln, wenn da ein Ast abkracht, dann steckt man den in die nächste Erde und dann wird da wieder eine neue Buntnessel drauf. Und darum hatte ich, 10 Buntnesseln, also es war ein bisschen gruselig. Und zum Beispiel habe ich die damals dann aussortiert, weil sie nicht mehr schön waren. Und genauso kann man das ja auch machen. Ich meine, ich hatte jetzt nichts mehr, was nicht schön war, aber ich habe so ein bisschen die wieder schön hergerichtet. Und genau, Donnerstag, Auto. Ich habe mein Auto, also ich hätte eigentlich putzen wollen und hier saugen wollen, aber da mein Auto ja sehr alt ist und auch nicht mehr so richtig in Schuss ist und auch keine Autofirma mein Auto aufkaufen wollte, habe ich natürlich nicht gesaugt und geputzt, da zum Verschrotten geht, sondern haben ausgeräumt, damit er verschrottet werden kann. Ja. Haben jetzt aber mittlerweile auch schon ein neues Auto. Und wenn ich das Motto wieder mache, dann werde ich das putzen und saugen. Und schau da, ich habe nochmal einen Freitag gemacht, also Freitag war doppelt bei mir. Gewürzschrank aussortieren, also Tag der Gewürze. Und was habe ich gefunden? Liebstöckel und irgendwas Kurkuma-ähnliches. Und das habe ich dann meiner Mutter geschenkt. Ich hoffe, die kann es gebrauchen. Ansonsten habe ich ein paar weggeschmissen. Genau. Ihr Lieben, das war's schon. Eine Woche lang jeden Tag ein Motto geben. Ihr seid wieder herzlich eingeladen, eurer Woche auch täglich ein Motto zu geben. Ihr dürft gerne meine nehmen. Oder euch eigene kreieren. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich habe ja auch viel Zeit tagsüber. Ich weiß nicht, wie eure Zeit ist, aber wenn man einfach sich so kleine Sachen sucht, wie Gewürze aussortieren, Pflanzen machen, das hat man in einer halben Stunde erledigt. Auch heute habe ich wieder einen Motivationstext für euch. Dieser heißt Mittagessen kochen. Es ist 12 Uhr und ich möchte mir Gemüsetaler zum Mittagessen braten. Bevor ich jedoch zur Tat schreite, räume ich die Spuren des Morgens auf. Ich stelle meine Kaffeetasse in die Spülmaschine, räume meine Arbeitsunterlagen vom Morgen an den richtigen Platz. Erledigte Dinge räume ich in mein Büroordnungssystem. Dinge, die ich noch nicht fertig habe, räume ich mit einem Hinweis, wo ich hier stehe, in meinen kleinen Büroschrank am Esstisch. Der Esstisch ist nun wieder frei von Dingen. In der Küche erwarten mich freie Arbeitsflächen. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, werden diese freigeräumt, indem ich alle Dinge wieder dahin schaffe, wo sie hingehören. Anschließend putze ich die Arbeitsfläche ab. Ich hole das Gemüse heraus, wasche es in meinem sauberen Spülbecken und gebe es anschließend in meinen sauberen Thermomix zum Zerkleinern. Während die Gemüsetaler braten, mache ich den Thermomix, das Spülbecken und alle Dinge, die ich zur Zubereitung gebraucht habe, wieder sauber. So kann ich mit gutem Gewissen mein Mittagessen genießen und muss hinterher nur noch ganz kurz aufräumen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid motiviert für die kommende Woche. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aufräumen. Bis zum nächsten Podcast.